Nach der immer noch sehr erfolgreichen Patricia Kaas, eben mit Caroline Loeb, jemand, der nur kurz als Sternchen am Pophimmel leuchtete. Sella What war ihr einziger richtiger Hit. Schon der Nachfolgetitel A Quoi Tu Penses 1987 fiel dagegen ab, kommerziell betrachtet. Wir haben in diesen zwei Stunden ganz unterschiedliche Sängerinnen aus Frankreich gehört. Große Chansonsängerinnen, Schlagersternchen, Rocksängerinnen, Popstars wie Françoise Hardy, die gleich über mehrere Jahrzehnte produktiv und erfolgreich sind. Oder Sängerinnen wie gleich bis zum Schluss Mylène Farmer, die mal für ein paar Jahre ihre Zeit hatte, um sich danach aus dem Rampenlicht wieder zu verabschieden. Les Femmes qui chantent. Für zwei Stunden gaben hier im Soundcheck Sängerinnen aus Frankreich den Ton an. Ich heiße Günther Jansen und wünsche noch eine gute Nacht. Tschüss, bis bald. Hier also noch ein bisschen Mylène Farmer.